Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 5. Mai 93. Ich habe dich lange auf Nachrichten von mir warten lassen, und auch heute erhältst du nur einige Zeilen. Mein Übel hat mir in diesem unfreundlichen April sehr hart zugesetzt und alle Lust am Denken und am Schreiben verdorben. Gerne hätte ich unseren ästhetischen Briefwechsel wieder fortgesetzt, aber einige dringendere Arbeiten müssen noch vorher expediert sein. Darunter gehört vorzüglich die Revision meiner Gedichte, von denen ich vor jetzt einige zum Abdruck bereithalten muss. Ich fürchte, die Korrektur wird sehr streng und zeitverderbend für mich sein, denn schon die Götter Griechenlands, welches Gedicht beinahe die meiste Korrektion hat, kosten mir unsägliche Arbeit, da ich kaum mit 15 Strophen darin zufrieden bin. Noch weit mehr Arbeit werden mir die Künstler machen, und an die Neuen in petto will ich noch gar nicht denken. Meine Sammlung wird, 3 neue Gedichte mit eingerechnet, nicht über 20 Stücke enthalten. Suche sie doch aus. Ich möchte gern wissen, ob wir in der Wahl übereinstimmen. Ich lasse sie hier drucken, weil mir alles daran liegt, die Korrektur selbst zu haben. Die Schwärze abgerechnet, für die vielleicht sich noch Rat schaffen lässt, wird die Schrift und die Behandlung der Didoschen nicht viel nachgeben. Ich kann es nicht gut leiden, dass Verse, auch wenn sie noch so lang sind, gebrochen werden, und um dieses zu verhüten, lasse ich das größte Oktav auf Schweizer Papier nehmen. Mehr als 16 Zeilen kommen nicht auf eine Seite zu stehen. Schon dieses macht die Edition splendider. Es ist mir alles unumschränkt überlassen, und da das Ganze ohnehin nicht über 9 oder 10 Bogen beträgt, so bleibt das Buch immer wohlfeil, auch wenn das Papier noch so hoch zu stehen kommt. Über meine Schönheitstheorie habe ich unterdessen wichtige Aufschlüsse erhalten, und ein bejahendes objektives Merkmal der Freiheit in der Erscheinung ist nun gefunden. Ich habe zugleich meinen Kreis erweitert und meine Ideen auch an der Musik geprüft, soweit ich mit Sulzern und Kirchbergern kommen konnte. Darüber erwarte ich von dir noch mehr Licht, aber das Wenige, was mir jetzt aufgegangen ist, gibt meiner Theorie eine herrliche Bestätigung. Solltest du ein Buch über Musik für mich wissen, so melde mir's doch. Ich muss schließen, wenn die Herzogin noch bei euch ist, so empfiehl mich ihrem Andenken. Sie war vor einigen Jahren so höflich, mich grüßen zu lassen. Dein S.